Liebe Schüler, liebe Studenten, liebe Wähler, hier spricht der Sprecher des Bundesvorsitzenden der Partei Die Partei, Martin Sonneborn. Zuerst mal einige wichtige Hintergrundinformationen aus der Politik für Sie. Das Merkel ist genauso am Ende wie das Wovereit-Regime. Es gibt daher am 22. September nur eine Lösung für Berlin bei Polen, die Partei. Wir sind eine moderne Turbopartei, populistisch und mit wenig Inhalten, sympathisch und machtversessen mit einem klaren, humanistischen Bekenntnis zur endgültigen Teilung Deutschlands. Das ist unser Auftrag. Werfen Sie zu Informationszwecken gerne einen Blick auf unsere politischen Mitbewerber. Die SPD hat ein großes Problem. Sie kann einfach keine Wahlen. Prost darauf. Die CDU hat ein großes Problem. Ihr gehen langsam die Arschlöcher aus. Althaus, Oettinger, Rüttgers, Koch? Das kann Ihr Spitzentyp in Berlin, dessen Name mir gerade nicht einfällt, kaum kompensieren. Prost darauf! Die FDP ist eine Spaßpartei und muss hier nicht erwähnt werden. Prost darauf! Einen Verweis auf die Grünen spare ich mir. Sie sind die FDP des kleinen Mannes. Pardon, des dummen kleinen Mannes, muss es heißen. Und seiner Frau. Prost darauf! Die Linke hat... Ach was, die Linke. Kann ich bitte ein neues Bier haben? Sie da. Danke. Ich revanchiere mich, sobald wir an der Macht sind. Deutschland und nicht zuletzt ich sehen blühende Zeiten für die Partei, für uns alle kommen. Das verspreche ich Ihnen. Ihnen allen. Und wir vergessen, das wissen Sie, wir vergessen niemanden. Und Sie sollen auch nie, nie vergessen, es kann links und rechts von der Partei nichts geben, es darf links und rechts von der Partei nichts geben und es wird links und rechts von der Partei nichts geben. Darauf gebe ich, Martin Sonneborn, Bundesvorsitzender von der Partei Die Partei, Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort. Wir sind das Maß, ihr seid die Dinge. Wählen Sie die Partei, die Partei.